Philippe Blasbon wurde 1964 in Teheran geboren. Er ist iranisch, jüdisch, polnisch, ungarisch, türkisch, russisch, afghanisch, zarathustrascher Herkunft. Seine Mutter, eine Muslima aus Teheran, heiratete einen Juden mit polnisch-österreichischen Vorfahren. Als 1979 im Iran die Islamische Revolution ausbrach, floh die Familie nach Brüssel. Seit den 1990er Jahren machte sich Philippe Blasbon einen Namen. Er schrieb zunächst Romane, dann zahlreiche Theaterstücke und Drehbücher. Mit seinem Drehbuch zu Irina Palm ist Philippe Blasbon seit der Berlinale 2007 auch in Deutschland mit einem Schlag bekannt geworden. Blasbon hat Sinn für Geschichten, in denen sich Erotik mit Humanem paart. Irina Palm überwindet sich, Männer durch ein Loch, ein Glory Hole hindurch zu masturbieren. Nur so kann sie ihrem kranken Enkel eine kostspielige Behandlung finanzieren. Sein großer Erfolg ist Blasbon nicht zu Kopf gestiegen. Er ist ein freundlicher, uneingebildeter Mensch, der grünen Tee mag, Schokolade, iranischen Reis und der gerne badet. Vous prenez votre bain et vous devez essayer de penser à ce que vous devez faire la journée ou quoi, parce que sinon vous allez inventer une histoire dans le bain et vous savez pas quoi faire. Vous pouvez pas faire une histoire chaque jour, écrire un roman chaque jour. Beim Baden muss sich Blasbon zwingen, ans anstehende Tagwerk zu denken. Sonst entstünde in jeder Badewanne eine Geschichte. Und man kann schließlich nicht in jeder Badewanne einen Roman schreiben. Donc il faut que vous concentriez sur autre chose, parce que sinon automatiquement votre cerveau va créer une histoire. Ou alors vous devez cesser de prendre des bains. Philippe Blasbon ist mit der Schauspielerin Eileen Jai verheiratet. Zwei Söhne sind aus dieser Ehe hervorgegangen. Sohn Theo ist sprachgestört und wird sein Leben lang lediglich eine einzige Sprache sprechen, nur mit Mühe, nie mit Meisterschaft. Philippe Blasbon und seine Frau sprechen zusammen 8 Sprachen. In 2000 bekam Blasbon auf den Filmfestspielen in Venedig heftigen Applaus als Drehbuchautor des Spielfilms Eine pornografische Beziehung. Eine Frau und ein Mann, beide ganz normal, nicht pervers, leben in einer rein sexuellen Liaison ihre geheimsten Fantasien aus. Das Experiment endet, weil aufkeimende Liebe der puren Lust am Sex in die Quere kommt. Es geht Philippe Blasbon nicht um pornografische Einstellungen, sondern um das Reden über sexuelle Realien. 2004 spielen hochkarätige Schauspieler in seinem Kinoerfolg Nathalie, wen liebst du heute Nacht? Eine Pariser Gynäkologin, Fanny Ardant, glaubt sich von ihrem Mann, Gérard Depardieu, betrogen. Sie setzt eine Edelprostituierte, Emmanuelle Béart, auf ihren Mann an. Die Prostituierte erfindet eine untreue Geschichte, um an leicht verdientes Geld heranzukommen. In dem Theaterstück Die Zeugen verarbeitet Blasbon die Affäre um den monströsen Kinderschänder Dutroux, die nicht nur die Belgier schockierte. Wie bitte? Halb so schlimm? Nicht halb so schlimm. Aber auch nicht furchtbar schlimm. Ein vergewaltigtes, dann erwürgtes Mädchen ist für Sie nicht furchtbar schlimm? Kommt aufs Mädchen an, Herr Richter. Für uns nicht furchtbar schlimm. Oder gegen die Zaunangelegenheit. Zum ersten Mal finde ich einen Leichnam. Sie? Noch nie eine Leiche gesehen? Ich habe Hunderte gesehen. Aber zum ersten Mal finde ich selbst eine am Tatort. Standen das Mädchen und Loïc Devos in Kontakt? Nein. Und mit Kevin Macaire? Kein Kontakt. Wer war das Mädchen? Niemand. Wie hieß sie? Kannten Sie sie? Kennen alle hier. Dann sagen Sie mir, wer sie war? Niemand, habe ich gesagt. In Belgien waren die Leute von der Dutroux-Affäre schockiert. Ein Journalist hat mal gesagt, die Dutroux-Affäre ist das Vietnam der belgischen Schriftsteller. Ob im Scherz oder Ernst, weiß ich nicht. Aber damit liegt er gar nicht falsch. Ce n'est jamais qu'un fait divers. Atroce, mais c'est un fait divers. Mais ce fait divers a changé énormément de choses. Bloß eine Meldung unter Vermischtes. Eine furchtbare Meldung. Trotzdem nur unter Vermischtes. Aber diese Meldung hat ganz schön was verändert. Sie müssen mit ihren Kindern anders über Sexualität reden. Sie müssen zunächst einmal erklären, was ein Perverser, ein Pädophiler ist. C'est un échange, c'est un respect de l'autre, etc. Ce qu'on aimerait bien pouvoir dire à un enfant, tandis qu'un pervers, justement, c'est tout le contraire. Das hat auch sein Gutes, weil sie dann sagen können, schau mal, Sexualität beruht auf Gegenseitigkeit, Respekt und so. Das würde man einem Kind gerne erklären. Aber ein Perverser ist das genaue Gegenteil. Les gens étaient déçus. Il y a pas eu une grande messe expiatoire. La justice a en fait donné une interprétation de ce qui s'est passé, qui est une interprétation juridique. Die Leute waren enttäuscht. Es gab keine große Sühnemesse. Die Justiz hat das Geschehen aus rein juristischer Sicht beurteilt. Blasbon hingegen wollte das Verbrechen auch aus der Sicht der Leute beleuchten. Die in seinem Stück getöteten Mädchen gehören zu den sogenannten Flamens. Das ist eine abfällige Bezeichnung für Flamen. Flamin, c'est un terme péjoratif pour flamand en Wallonie. Disons maintenant, la Flandre est relativement riche et la Wallonie relativement pauvre. Flandern ist relativ reich und die Wallonie relativ arm. In den 50er Jahren war das umgekehrt. Darum zogen Flamen in die Wallonie. Es war keine Massenimmigration, aber es gab welche, die in die Wallonie zogen, um dort zu arbeiten. In den wallonischen Dörfern leben also Flamen seit den 1920ern. Aber sie werden noch immer Flamens geschimpft. So ist es. 1920, 1930, 1940, 1950, mais que tout le monde appelle toujours les Flamins. Leur troisième ou quatrième génération, mais on les marque toujours comme étant flamands. Voilà. In Die Zeugen riskiert Blasbon auch einen Blick in die Zukunft. Je voulais aussi me projeter dans l'avenir, c'était une deuxième chose, et me dire, tiens, à quoi ressemblerait l'avenir si tout allait mal, si le capitalisme s'écroulait comme s'est écroulé le communisme. Wie sähe die Zukunft aus, wenn der Kapitalismus zusammenbräche, wie der Kommunismus zusammenbrach? Je ne crois pas qu'il y a des changements énormes, qu'il y aura des changements énormes dans la société. Il y aura toujours des pervers et il y aura toujours des dysfonctionnements. Ich glaube nicht, dass sich die Gesellschaft groß verändern wird. Es wird immer Perverse und immer Misswirtschaft geben. Es sind eben Menschen und Menschen machen Fehler. Sie lassen sich Versäumnisse zu Schulden kommen oder missverstehen die Geschehnisse. Une série de maladresses ou de pas de chance ou de gens qui n'ont pas fait le travail de façon professionnelle ou de gens qui croyaient que ça ne posait pas de problème. Es wurde kein Dutroux-Komplott geschmiedet. Man hat sich nur serienweise ungeschickt verhalten. Es war Pechsache oder es gab welche, die ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht haben. Und wieder andere dachten, das sei unproblematisch. Der Motor seines Schreibens ist kein Aufbegehren. Non, je suis pas en révolte, surtout contre la mort. C'est assez fatigant d'être en révolte contre la mort. Nein, ich begehre nicht auf. Und schon gar nicht gegen den Tod. Gegen den Tod aufbegehren ist ziemlich anstrengend. Er ist unvermeidlich und steht am Ende sowieso als Sieger da. Fiktionen, Kunstwerke können die Welt nicht verändern, ist Blasbon überzeugt. Aber ein Künstler könne den Leuten beim Erzählen auf die Sprünge helfen. Je ne crois pas qu'on puisse changer le monde avec des fictions, avec des œuvres d'art. Juste, on peut aider les gens à gérer tout petit peu mieux leur façon de se raconter leur vie. Winnie Böwe sprach die Passagen der Autorin Andra Jöckle im Porträt des Autors Philippe Blasbon, dem Tilmar Kuhn seine Stimme lieh. Friederike Wicke hat das Porträt aufgenommen.